dass ich so jung war wie du und so schnell. Lass uns doch weiterlaufen. Wohin willst du in der Nacht? Wer hat mir je gesagt, wohin der Weg geht? Das Leid der Jugend.